Prestige Jazz Classics in WDR 3 Jazz, eine Sendung der Jazzredaktion Bernd Hoffmann. Die gespielten Titel haben wir wie immer auf unserer Homepage jazz.wdr.de für Sie zusammengestellt. Nach den Nachrichten heißt es um 23.05 Uhr wieder WDR Open Pop 3. Morgen hören Sie an dieser Stelle die Sendung Echo Jazz 2015 mit Christoph Lauer und der NDR Big Band. Danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Ewert. Thank you. WDR 3. Live vom Moers Festival 2015. Grenzüberschreitende Klänge. Improvisierte Musik. Ein musikalischer Rückblick mit dem Trompeter Michael Mantler und seiner Band The Jazz Composers Orchestra Update. Ein Ausblick auf die Klänge von morgen mit der Berliner Band The Nest. Dunkler Sound und unerwartet schöne Melodien. Das Moers Festival 2015. Am Samstag um 20.05 Uhr in WDR 3 Konzert. Und 30 Tage zum Nachhören im WDR 3 Konzertplayer auf wdr3.de. WDR 3 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Kerstin Fischer. Die Themen: Die Bundespolizei in Hannover gerät weiter in die Kritik. Die Lokführergewerkschaft GDL ruft zum 9. Mal zum Streik auf. Und das Wetter: in der Nacht Regen bei 11 bis 7 Grad. Die Vorwürfe gegen Mitarbeiter der Bundespolizei in Hannover weiten sich aus. Der Fall eines Beamten, der auf einer Wache Flüchtlinge misshandelt und erniedrigt haben soll, hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Jetzt gibt es nach Recherchen des NDR neue Vorwürfe gegen denselben Polizisten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen Körperverletzung im Amt gegen ihn. Wie nun bekannt wurde, soll er Kollegen mit einer entsicherten Schusswaffe in den Diensträumen bedroht haben. Stefan Schölermann berichtet. In einem besonders gravierenden Fall soll er die Dienstpistole einem Kollegen an die Schläfe gehalten und ihn zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen spricht im NDR-Interview von einem klaren Verstoß gegen die Dienstvorschriften. Ein solches Verhalten sei strafbar und zudem menschenverachtend. Zwar gibt es für diesen 2 Jahre zurückliegenden Vorfall nach NDR-Recherchen mindestens 5 Zeugen, dennoch hat offenkundig in dieser Zeit kein Beamter, Vorgesetzte über diese Vorfälle in Kenntnis gesetzt. Der Landesvorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter in Niedersachsen, Ulf Küch, übt dennoch Kritik, auch an der Leitungsebene der Wache. Es dürfe nicht sein, dass solche Geschehnisse nicht wahrgenommen werden. Bei der Deutschen Bahn wird ab morgen wieder gestreikt. Die Gewerkschaft der Lokführer beginnt den Ausstand am Nachmittag im Güterverkehr. Der Personenverkehr wird ab Mittwochmorgen 2 Uhr bestreikt. Wie lange die Aktion dauert, ist noch nicht bekannt. Die GDL will das Streikende 48 Stunden vorher ankündigen. Die Gewerkschaft erklärte, dass dieser 9. Streik länger dauern wird als der letzte. Der dauerte fast 1 Woche. Dadurch wird wohl auch das Pfingstwochenende betroffen sein. Die Deutsche Bahn will morgen einen Ersatzfahrplan veröffentlichen. Die Europäische Union will militärisch gegen Schleuserbanden aus Libyen vorgehen. Das haben die Außen- und die Verteidigungsminister der EU in Brüssel beschlossen. Die verschärfte Gangart gegen Menschenschmuggler soll möglichst schon im Juni beginnen. Aus Brüssel berichtet Bettina Meyer. Das Konzept sieht vor, zunächst mit moderner Radar- und Satellitentechnik Schlepperbanden und Boote aufzuspüren. In weiteren Schritten sollen bewaffnete Soldaten die Boote auf hoher See vor und in libyschem Staatsgebiet entern und zerstören. Diese Schritte sind aber keine Automatismen, betonte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Bevor Phase 2 ausgerufen wird, die einen bewaffneten Einsatz von Soldaten vorsieht, bedarf es immer wieder eines gemeinsamen Beschlusses, so die Verteidigungsministerin. Wenn man auf hoher See Schiffe anhalten will, dann braucht es dazu eine Resolution des UN-Sicherheitsrates, von der wir heute noch nicht wissen, ob sie kommt, fügte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hinzu. Die Regierung von Nepal hat ein 2-monatiges Bauverbot verhängt. Nur Projekte, die bereits begonnen wurden, dürfen weitergebaut werden, jedoch zunächst nicht höher als 2 Stockwerke. Als Grund nannte die Regierung in Kathmandu neue Sicherheitsstandards für Neubauten, die in den kommenden 2 Monaten entwickelt werden sollten. Die Helfer in Nepal warnen vor einem Mangel an Unterkünften in dem von Erdbeben verwüsteten Land, denn in etwa 3 Wochen wird der Beginn des Monsunregens erwartet. Gegen den früheren Karstadt-Manager Thomas Middelhoff gibt es weitere Vorwürfe. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, dass Middelhoff vor seiner Insolvenz große Teile seines Vermögens in Sicherheit gebracht hat. Demnach haben er und seine Frau Immobilienanteile und Vermögen im Wert von 90 Millionen Euro an Firmen abgetreten, die inzwischen dem Anwalt der Familie gehören. Der Anwalt wiederum soll dann Geld an Middelhoff zurückgezahlt haben. So seien Millionen an den Gläubigern vorbeigeschleust worden. Nach den Informationen von WDR, NDR und SZ traf sich der Ausschuss der Gläubiger heute bereits zu einer ersten Sitzung, um Geld zurückzufordern. Middelhoff hatte vor knapp 2 Monaten Privatinsolvenz angemeldet. Bei einem Erdrutsch in Kolumbien sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Seit Tagen hatte es im Nordwesten des Landes stark geregnet. Hochwasser im Fluss Liburiana hatte eine Schlammlawine ausgelöst, die Häuser und Siedlungen mit sich riss. Die kolumbianischen Behörden befürchten, dass es noch mehr Opfer gibt. Viele Familien werden noch vermisst. Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht regnet es oft, zum Morgen hin wird es vom Niederrhein her aber trockener. Abkühlung auf 11 bis 7 Grad, in hohen Lagen bis auf 3 Grad. Stark böiger Wind. Der Tag beginnt freundlich und meist trocken, später kommen aus Westen wieder einige Schauer auf. Frischer Südwestwind, zum Teil mit stürmischen Böen. Mit 13 bis 17 Grad recht kühl und der Mittwoch bleibt noch wechselhaft bei ähnlichen Temperaturen. Die Zeit 23.05 Uhr. WDR 3 Open. Top 3. Mit Christian Möller herzlich willkommen zu Pop 3. Heute mit dem Leben und Sterben einer Gangsterlegende. Arthur Flegenheimer, so heißt er mit bürgerlichem Namen, Sohn deutsch-jüdischer Einwanderer. Unter dem Pseudonym Dutch Schulz wird er in den 20er und 30er Jahren zu einem der führenden Köpfe der sogenannten Kosher Nostra, der jüdischen Mafia New Yorks, bis 1935. Da wird er erschossen. Am Sterbebett im Krankenhaus sitzt ein Polizeistenograf und notiert seine letzten 1200 Worte. Und aus diesem Protokoll macht dann niemand anders als William S. Burroughs das Drehbuch zu einem Film, an das sich aber nie ein Regisseur rangetraut hat. Da musste erst das Hörspielmacher-Duo Wittmann und Zeitblom kommen, um diesen Schatz zu heben und daraus eine hochgelobte Radiofassung zu machen. Die letzten Worte von Dutch Schulz. Hörspiel von Wittmann, Zeitblom. Nach dem gleichnamigen Roman von William S. Burroughs. Aus dem Amerikanischen von Karl Weißner. Realisation Wittmann, Zeitblom. Okay, Whisperer. Here are your lines. Dutch Schulz, the man who collects rare books. What's that he's saying? He's saying it backwards. Dutch, it acts on the subconscious. Oh, you mean like double talk? Yeah, that's it. He can say it fast or slow or mix it around. Dutch Schulz. Generous. Dutch Schulz. Friendly. Generous. Friendly. Dutchman's troubles could be yours or mine. Dutchman's trouble, yours or mine. Dutchman's trouble, yours or mine. You want to count my cows, mister? No, Mr. Peterson. I don't want to count your cows. I want to see your books. I don't keep books, mister. Well, mister, I'm here to tell you you owe the United States government $16,623 in back taxes. Experts from Washington tell us what to plant. It's all explained in the form. Two-thirds of present acreage is the quota on any crop specified in Section 13D, unless expected under Section C. So we sold beer. What's wrong about that? What's wrong about that? So we sold beer. What's wrong about that? Now we're all going on tour. Oh, Mama. Mama, Mama. Hör auf, hör auf. Wurde auch in anderen Zeitungen davon berichtet. Ach, bitte, Papa. Bitte mach schnell. Ganz schnell und heftig. Bitte helft mir raus. Jetzt kann ich wieder schlafen. Gott sei Dank. 23. Oktober 1935. Mein Name ist Dutch Schulz. Dutch Schulz, bürgerlich Arthur Flegenheimer, Alter 33, Kopf des organisierten Verbrechens in New York City. Am Kopfende meines Krankenbettes sitzen zwei Polizeibeamte und ein Stenograf. Ich kann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr klar denken und habe 41 Grad Fieber. In den 24 Stunden bis zu meinem Tod werde ich noch 1200 Worte von mir geben. Ein Junge hat nie geweint. Oder ist 1000 gelaufen, Kim? Wer hat geschossen? Am Morgenhimmel silberne Lettern. 6. August. Der Schriftzug färbt sich rot in den Strahlen der aufgehenden Sonne. Atomexplosion. Der rote Pilz der Explosion wird zur aufgehenden Sonne. In rosa Ziffern die Jahreszahl 1902. Sie können jetzt hinein, Mr. Flegenheimer. Ein prächtiger Junge. Wo kann ich mir die Hände waschen? Erste Tür links, Doktor. Während mein Vater auf die Tür deutet, erscheint auf ihr das Wort Herren. Ich wasche meine Hände. Ich sehe in den Spiegel. Eine Gestalt. Wer hat geschossen? Ich weiß es, Sir. Ich weiß nicht mal, wer bei mir war. I don't even know who was with me. Ich war im Klo und ich greife gerade nach der... Da geht der Kerl auf mich los. Ich greife mir an den Rücken. Meine Hände sind blutverschmiert. Abe Landau wankt mit einer Kaliber 45 zur Tür. Sein Speckbauch ist von Kugeln zerfetzt. Er feuert einen Schuss auf den davonfahrenden Wagen ab und bricht zusammen. Explosion wird zur aufgehenden Sonne. In rosa Ziffern die Jahreszahl 1902. Today in New York City. This town is full of guys who think they're mighty wise. Just because they know a thing or two. You see them every day strolling up and down Broadway, telling about the wonders that they can do. They all got an ace down in the hole. Weißt du noch? Im Zimmer die Morgensonne? Rosa Tapete? Kiki Roberts, bürgerlich Marion Strasmick, Alter 25, Beruf Tänzerin. Du liegst da nackt und wartest auf das japanische Mädchen, das die ganze Nacht als Kellnerin gearbeitet hat. Jetzt noch den Sprengzünder. Wir müssen uns beeilen. Bleib cool, gleich haben wir es geschafft. Im rosa Kleid steht sie in der Tür und lächelt. Ihr umarmt euch. Sie zieht sich aus, wirft ihr rosa Kleid über den Stuhl. Schmutzige Unterhose, Injektionsspritze, roter Rücken, roter Ziegelstein, Morphium 1,2 Gramm, Heroin 0,36 Gramm, rote Schenkel, roter Hintern. Guten Morgen, Miss Murphy. Womit kann ich Ihnen dienen? Opiumtinktur, Mr. Mazarin. Gewiss, Miss Murphy. Die große Familienpackung? Die große Familienpackung. Red Nipples, Rose Wallpaper, Electric Detonator, hochgerollte Hemdsärmel, den Sprengzünder, Injektionsspritze, rote Glasbehälter, geschafft, am Schaufenster, gleich haben wir es, cool, Kusskreuz, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Papa hält eine Taschenuhr mit Kette hoch. Wo hast du das her, Arthur? Arthur Flegenheimer? Arthur Flegenheimer? Arthur Flegenheimer? Arthur Flegenheimer? Ein Mann steht am Fahrkartenschalter. Er hat seinen Koffer abgestellt. Als der Mann sich umdreht, ist sein Koffer verschwunden. Arthur Flegenheimer. Arthur Flegenheimer. Arthur Flegenheimer, ich klage Sie folgender Vergehen an. Verstoß gegen die Schulpflicht, Diebstahl, Herumlungern in krimineller Absicht. Dutch und zwei Halbstarke mit harten Gesichtern stehen in einem Hauseingang und beobachten einen Betrunkenen, der einen Laternenfall umarmt. Tätlicher Angriff. Ein Spieler stoppt die Würfel einen Sekundenbruchteil zu früh. Der Spieler hockt auf seinen Fersen. Dutch stellt sich vor ihn. Das sind meine. Wie viel war von dir im Pott? Nichts. Ich kicke ihm in den Mund und trete ihm die Schneidezähne ein. Verurteilt zu einem Jahr Strafanstalt Blackwell Island. Dreistöckige Pritschen links und rechts. Tätowierter Schwede. Sizilianer mit Stahlblick. Sie sehen mich schweigend an. Außerdem zwei alte Junkies. Und ein Typ, der ständig liest. Einer der Junkies lässt sich von einer Pritsche herunter und geht zur Zellentür. Wie viel hast du zu brummen, Kid? Ein Jahr. Das setzt du auf der linken Arschbacke ab. Ah, da kommt jetzt mein Mann. Zwei Wärter mit einer Schuhschachtel voll Heroin und einer Zigarrenkiste voll Geld kommen zu unserer Zelle. Die beiden Junkies decken sich mit Stoff ein. Heroin und Geld wechseln den Besitzer. Ich sehe den Wärtern nach, bis sie durch eine Tür am Ende des Korridors verschwinden. Die machen es richtig. Die beiden Junkies kochen ihre Dosis in einer Büchse auf. Schieß dir einen Weg in die Freiheit, Kid. Das Ding zeigt in die verkehrte Richtung. Ich sehe angeekelt zu, wie sie die Flüssigkeit aufziehen und sich die Ärmel hochkrempeln. Sir, bitte hören Sie auf. Hey, Moment mal! Schrei hier nicht rum. Eine Krankenschwester beugt sich über mein Bett und gibt mir Morphium. Ihre Gesichtszüge verwandeln sich in die meiner Frau. So, mein Lieber, dann wollen wir mal. Wer hat geschossen? Ich weiß es nicht. Könnte jeder gewesen sein. Sie haben mir die Schuhe angemalt. Der Baron sagt lauter so Zeug. Knöpft euch die Freunde des Chinesen vor und Hitlers Befehlshaber. Ich bin wund und ich gehe hoch. Und ich werde dir Honig geben, wenn ich kann. Mutter ist der beste Tipp. Und lass dich nicht zu schnell vom Satan fesseln. A little maiden climbed on an old man's knee. Begged for a story. Do, uncle. Do, uncle. Do, uncle. Why are you single? Why do you live alone? Have you no babies? Have you no home? After the ball is over. I had a sweetheart years ago. After the break of morning. After the dancers leaving. Where is she now? Pet. After the stars are gone. Many a heart is aching. Listen to the story. If you could read them all. I'll tell it all. Many the hopes that have vanished. I believed her faithless. After the ball. After the ball. Wärter kommen den Korridor entlang mit Transvestiten, die sich als berühmte Schauspielerin verkleidet haben. Sie haben sich die Schuhe rosa-rot, grün und blau bemalt. Hechelnde Gesichter an der Gittertür der Zelle. Zu den Transvestiten gehören Vincent Korn und mein Lehrer Albert Stern. Wärter schließen Zellentüren auf, lassen die Schwuchteln hinein und kassieren Geld. Der Schwede zeigt auf einen langhaarigen Filipino mit einer roten Handtasche. Ich will die da. Niemand will Albert Stern, der sich als Sarah Bernard verkleidet hat. Ehe er mit den Wärtern durch die Tür am Ende des Korridors hinausgeht, dreht er sich noch einmal nach mir um. Ich starre an die Decke. Warum verzieht er sich nicht einfach und lässt mich machen? Weißt du, wer der Kerl war? Seitdem war es ein ständiges Auf und Ab. Es war zum Verzweifeln! Mir ist schwindelig. Beherrsch dich! Die beiden Junkies hocken vor ihrer Büchse und machen den nächsten Schuss flüssig. Der Schwede hat eine Schwuchtel im Arm. Ihr habt ja alles, was ihr braucht, hm? Warum lasst ihr euch nicht häuslich nieder und bleibt den Rest eures Lebens in dem verschissenen Bau? Reg dich ab, Kid. Ich kick die Büchse mit dem aufgelösten Heroin quer durch die Zelle. Die Junkies stürzen sich auf mich. Ich trete einem das Schienbein ein. Der Sizilianer wuchtet mir einen linken Haken in den Magen. Ich schlag ihm die Faust ins Gesicht. Zwei Wärter schleifen mich hinaus. Goldene Lettern am tiefblauen Himmel, 1920. Dutch am Ruder. Bierfässer, Flüsterkneipen, schwarze Cadillacs, Feuer aus Maschinengewehren, Gangsterbeerdigungen, Jack Diamond am Lenkrad seines Duesenbergs, Glühwürmchen am Abend, Vorstadtgärten, weißt du noch? Der Junge und das japanische Mädchen ziehen sich an einem Bach aus. Transvestiten werden auf die nackten Körper projiziert. Sexszene wird abwechselnd auf Rasensprünge, Golfplätze, Bäume und Blumen projiziert. Auf Straßen von 1920 und auf Reihen von Spielautomaten. Neben mir weitere entlassene Gefangene auf einer Fähre Richtung Manhattan. Darunter Lex Diamond, Joe No, die Cole-Brüder. Transvestiten. Hey, Lex. Was ist eigentlich aus Mary geworden? Welche Mary, Arthur? Jack Moran, genannt Lex Diamond, Alter 38, Bierschmuggler im Gebiet Manhattan. Mary, die Krankenschwester? Die im Candy Shop gearbeitet hat. Wie hieß sie doch noch? Mary Evans. Ah ja, stimmt. Mary Evans. Sie hat Johnny Broderick geheiratet. An den kannst du dich sicher noch erinnern. Mhm. Und was treibt er? Verkauft Versicherungen. Was hast denn du vor, Arthur? Keine Ahnung. Muss mir wohl Arbeit suchen. Tut mir leid, Jungs. Wir transportieren keine Möbel mehr. Wir transportieren was anderes. Zum Beispiel? Bier. Ich zahle euch 50 die Woche. Wollt ihr den Job? Klar. Klar. Er schiebt uns zwei Knarren Kaliber 38 über den Tisch. Die werdet ihr brauchen. Es ist profitabler, Lohn zu zahlen, als ihn zu empfangen. Mama, meine erste Flüsterkneipe in der Brook Avenue, Nummer 543. Mein rasanter Aufstieg. Von einer Flüsterkneipe und drei klapprigen Bierwagen zu einer Kette von Flüsterkneipen und einer Lastwagenflotte. Meine seltenen Goldschnitt-Sachen. Und da schalten sich diese dreckigen Ratten ein. Dutch und Lex Diamond stehen sich in der Mitte von Lex' Nachtclub-Büro gegenüber. Hinter Lex stehen zwei dominikanische Killer mit glatten, starren Gesichtern. Lex' Charme ist so unwiderstehlich wie die Furcht, die seine Gegenwart einflößt. Dutch und seine Begleiter wirken wie biedere holländische Bankiers im Palazzo eines italienischen Fürsten. Lex hat mehr Stil, aber Dutch hat mehr Stilvermögen. Ich denke, im Prinzip können wir uns einigen, Mr. Pflegenheimer. Wie Sie richtig sagen, haben Sie das Bier und die Lager. Warum sollen wir unser Bier aus Jersey holen? Einverstanden. Schön. Setzen wir uns und trinken wir drauf. Ich hab mir gedacht, dass du es so siehst. Es sind noch andere im Spiel. Aber ich denke, das lässt sich regeln, Pflegenheimer. Also nicht noch einen anderen Namen? Etwas, an das man sich in 30, 40 oder 100 Jahren noch erinnern wird? Manche nennen ihn Dutch. Abraham Weinberg, genannt Bo Weinberg, Alter 38, Stellvertreter von Dutch Schulz, Fachgebiet Auftragsmord. Was hältst du davon, Lex? Dutch? Nicht schlecht. Wie wär's mit Dutch Schulz? Erinnerst du dich an ihn? Dutch, ehemaliger Weltergewichtler, hat wegen Lohngeldraubs gesessen. Dutch Schulz? Hm, ja, gefällt mir. Ich brauche ein paar Tage, bis ich alles auf der Reihe habe. Wie wär's, wenn wir uns Anfang nächster Woche zum Lunch treffen? Sagen wir Dienstag, 1 Uhr im Giros? Wir haben eigentlich auf eine definitive Antwort gehofft, Lex. Jetzt gleich. Das geht nicht so kurzfristig, Dutch. Wo weiß das? Er hat recht, Dutch. Sowas braucht ein bisschen Zeit. Eine Woche ist ein fairer Deal. Eine Woche später, ein dreckig grauer Tag. Bo Weinberg, Joe Noe und ich steigen aus einem Auto. Lange Straße mit Lagerhallen und Fertigungsbetrieben auf einer Seite. Die Gebäude auf der anderen Seite werden abgerissen. Ab und zu fehlt die Fassade. Man sieht leere Räume mit tapezierten Wänden. In der Mitte des Häuserblocks ein Schild. Bauarbeiten. Ein Arbeiter mit Presslufthammer. Als wir uns nähern, sehen wir, dass es einer der dominikanischen Killer von Lex Diamond ist. Ein zweiter kommt hinter dem Kompressor hervor und eröffnet mit einer Maschinenpistole das Feuer. Joe Noe geht zu Boden. Bo Weinberg zieht mich in einen Hauseingang. Wir ziehen 45er und erwidern das Feuer. Einer der Killer sinkt über den Presslufthammer zusammen. Blut läuft ihm aus dem Mund. Seine Gesichtszüge werden schlaff und verschwimmen. Ein Kugelhagel zwingt uns in den Hauseingang zurück. Ein weiterer durchsiebt den Körper von Joe Noe. Der Killer verschwindet in einem der halb abgerissenen Gebäude. Schwerste Kursverluste nach einem Tag mit 16.410.030 Aktienverkäufen. Erholung bei Börsenschluss stimmt oder zuversichtlich. Banken optimistisch. Weitere Zusagen für Hilfsmaßnahmen erwartet. Bankers optimistic. Bankers optimistic. Ein alter schwarzer Packard hält und die gespenstische Gestalt von Hattie Green steigt aus. Hattie Green, die Hexe der Wall Street. Thank you. sell, sell, sell. Telecon, Polaroid, Unitel, sell. Sipcon, boom, boom, sell, sell, sell. Old Tower Syntax, fell, fell, fell. Halliburton, Subwall, fell, fell, fell. Everybody falling. Selling. The Dow Jones is Sip Boom fell, Old Tower fell, Syntax Halliburton Subfall fell. Running off Alex 45, keep it recording, but this is the cell. Whatever, skip 45, give it 50, we'll pull right into the cell. It's falling, ladies and gentlemen. Your life is falling. Ein weißer Rolls Royce fährt vor der Börse vor und Abad Abba steigt aus. Ist mit einem Eisbärfell bekleidet. Der Chauffeur reicht ihm eine Bärenmaske. Setzt die Maske auf und betritt die Börse. Es ist der weiße Bär. Ich habe ihn seit Karfreitag nicht mehr gesehen. Es heißt, er hält zwischen den Zusammenbrüchen seinen Winterschlaf. What do you think of prohibition? It's rather difficult to answer the question in such a few words. Silberlettern am dunklen Himmel. 1930. Das Neueste, Lex Diamond freigesprochen. Zeitung, Mister? Gib mir eine. Ich kann nicht wechseln, Mister. Hab ich gesagt, du sollst wechseln? Jetzt vielen Dank, Mister. Das Neueste, Lex Diamond freigesprochen. When I first saw the love light in your eye, I dreamt the world had not but joy for me. That even though we drifted far apart, for dream, but when I dream of thee. Iggy, it's Lex. Ich muss dich sehen. Ist gut, Jack. In 20 Minuten. I love you as I never loved before. Since first I met you on the village green. Come to me, or my dream of love is over. Yeah? Bo? In 20 Minuten treffe ich Legs. Reicht eine Stunde? Ich glaube schon. Er hört sich ziemlich betrunken an. Wie kommt ihr rein? Braucht ihr einen Schlüssel? Schlüssel? Nein, nicht nötig. Gut. Aber warte, bis ich weg bin. Okay, okay. Dove Street. Eine düstere Straße mit schäbigen Pensionen. Ein möbliertes Zimmer zur Straße. Hey, Kiki. Lex torkelt ins Zimmer. Er wirft seinen Mantel auf einen Stuhl. Er hält mich fest und presst mich an seinen Körper. Wie gut, dass du da bist. Du hast es aber eilig. Das Leben ist kurz. Lex liegt schlafend auf dem zervierten Bett. Sein Gesicht ist mit Lippenstift verschmiert. Ich schleiche mich aus der Pension und gehe die Dove Street hinunter. And my dream of love is over. I love you as I loved you. When you were sweet. When you were sweet 16. Kiki? Wo? Wer ist da? Come to me. And my dream of love is over. Aber sonst sieht's düster aus, Dutch. Wir haben immer noch Spielautomatenbau und Kleinkredite. Hast du nicht vergessen, an was zu denken? Ich sag Ihnen doch, ich kann nicht zahlen. Und Schutzgelder. Und das Lotteriegeschäft. Das sind nur Groschenbeträge. Groschen läppern sich auch. Immer noch Spielautomatenbau, Kleinkredite. Kann nicht zahlen. 2000. Los, los, bringt endlich mal Geld in die Kasse. Wir brauchen es. Warum hat der Kerl auf Sie geschossen? John? Über 1 Million. 5 Millionen Dollar. Sie wollen doch wieder gesund werden, oder nicht? Ja. Dann bleiben Sie ruhig liegen. Ja, ich werde ruhig liegen bleiben. John hat auf Sie geschossen, wir werden uns um ihn kümmern. Deshalb hat es ja Schwierigkeiten gegeben. Bitte helfen Sie mir hoch. Wenn Sie das tun, können Sie weitergehen und gleich hier in den See springen. Ich weiß, wer Sie sind. Es sind Franzosen. Vorsicht, Vorsicht! Oh, mein Gedächtnis ist weg. Ich meine, wie hat's denn der Dutchman gebracht? Indem er die für einen anderen macht? Vincent Call, genannt Mad Dog Call, Alter 27, Ex-Mitarbeiter von Dutch Schultz, Fachgebiet Entführungen. Trägt er eine Kanone für jemand anders rum? Hast recht. Wir halten auf der Straße und der Dutchman. Peter Call, Alter 29, Bruder von Vincent Call, Leibwächter. Wenn wir unseren eigenen aufmachen, hetzt uns der Dutchman auf den Hals. Warum warten bis... Warum drehen wir nicht um? Der Dutchman zahlt zu wenig und bescheißt er. Wenn wir einen besseren Deal... Wir müssen ein paar von seinen Toppen beweisen, was wir drauf haben. Dann auf unsere Seite. An wen denkst du? Rao. Mein Zeug war erstklassig und diese Ratten haben sich eingeschaltet. Keine Abrechnung, keine Quellen, keine Belege. Er hat mir Geld geschuldet. Er schuldet allen Leuten Geld. Warum kann er sich nicht einfach zurückziehen und mir die Kontrolle überlassen? Es ist sinnlos, einen Aufruhr anzuzetteln. Der Gehweg war in Schwierigkeiten und die Börsenspekulanten waren in Schwierigkeiten. Und ich habe Schluss gemacht. Bitte lasst ihn nicht aus den Augen. Children playing in the street. Spielende Kinder auf der Straße. Eingang eines Apartmenthauses. Joey Rao kommt mit zwei Leibwächtern heraus. Er bahnt sich seinen Weg durch die Kinder. Hey, buenas tardes, visita. Joseph Rao, genannt Tough Joey Rao, Alter 34, Mitglied der Dutch Gang, Fachgebiet Drogenhandel und Glücksspiel. A battered black Packard halfway down the block. Verbeulter Packard mit dampfendem Kühler etwa in der Mitte eines Häuserblocks. Cole Brothers backseat. Vincent und Peter Cole auf dem Rücksitz. Vincent Cole hat eine Maschinenpistole im Schoß. Der Wagen kommt auf gleiche Höhe mit Rao. Suddenly a pillar of steam. Da ist er. Los geht's. Suddenly a pillar of steam. Plötzlich dringt eine Dampfschwade aus dem kochenden Kühler, wabert über die Windschutzscheibe und nimmt dem Fahrer die Sicht. The car swerves widely. Der Wagen kommt ins Schleudern. Cole beugt sich aus dem Seitenfenster und feuert mit seiner MP. Five children falling. Rote Flecken auf dem weißen Hemd eines Jungen. Vier weitere Kinder fallen zu Boden. Five Blut. Children falling. Rosa Kleider. Zersplitterte Pfefferminzlollis. Rao und seine Leibwächter stehen in einem Hauseingang und beobachten die Szene ungläubig und beleidigt, als hätte sich jemand auf offener Straße entblößt. Der Packard schleudert mit quietschenden Reifen um eine Ecke. A hotel room at night. Erzähl Dutch, was du mir erzählt hast. Also schauen Sie, Mr. Flagenheimer, das ist bloß, was ich gehört habe. Ich meine, was Vincent Call in der ganzen Stadt rum erzählt. Na schön. Und was sagt er? Er sagt, Sie wären eine feige Ratte, Mr. Flagenheimer. Er sagt, wenn Sie nicht feige sind, warum kommen Sie dann nicht raus und kämpfen? Was glaubt ihr, wer er ist? White Earp oder was? Ich sag bloß, was ich gehört habe, Mr. Flagenheimer. Schon gut, jetzt pass auf. Ich möchte, dass du rumerzählst, ich wäre bereit, mich mit Cole und seinen Jungs zu treffen, um zu sehen, ob wir zu einer fairen Vereinbarung kommen können. Hast du verstanden? Ich sorge dafür, dass es rumkommt. Sie können sich auf mich verlassen. Gut. Lass ihn hinten raus. So blöd ist er nicht, Dutch. Natürlich nicht, aber ich stehe jetzt gut da. Ich habe angeboten, dass ich mich wie ein Gentleman mit ihm zusammensetze und über alles rede. Und er hat nicht hören wollen. Und wir bleiben inzwischen in Deckung, bis die Situation bereinigt ist. Gas on the floor. A sea of flame. Sie haben mir gerade das Lager in der College Avenue abgebrannt. Get Cole off my back. He's hard to find. Schafft mir Cole vom Hals. Schafft mir diesen Mick aus dem Weg. Er ist schwer zu finden, Dutch. Off my back. Hard to find. Er ist schwer zu finden, aber er findet andere. Hard to find. Oni Madden ist auch schwul. War mal in Cole verknallt. Wenn eine Schwuchtel sich in eine andere vergafft, überlegt sie nicht mehr, auf was sie sich einlässt. Beschattet Oni. Bleibt an ihm dran, bis ihr den Scheißer findet. Kannst du die Leitung anzapfen, Bo? Lässt sich machen, Dutch. Von Oni ein Stück die Straße runter ist eine Reparaturwerkstatt. Und in der Vermittlung haben wir eine, die Anrufe zurückverfolgen kann. I'll find him. Gut, und du suchst seinen bescheuerten Bruder. Ich finde ihn schon, Mr. Flegenheimer. Ich stehe an einer leeren Straße und kippe Abfallbehälter in eine Karre. Peter Kohl kommt aus einer Flüsterkneipe. Er schaut nach rechts. Die Straße ist leer. Er schaut nach links und geht mit argwöhnischem Gesichtsausdruck auf mich zu. Was hast du da drin, Bimbo? Bloß Abfall. Das ist alles, Boss. Dachte, es ist vielleicht was anderes. Sind Sie ein Bulle, Mister? Yeah, geht um verstecktes Tor, also nimm dich in Acht. Er dreht sich um und geht die Straße hinunter. Ich ziehe eine doppelläufige, abgesägte Schrotflinte aus einem Abfallbehälter. Ja, Sir, das tue ich ganz bestimmt. Ja, Sir. Mr. Kohl. Kohl dreht sich um, als ihm dämmert, was los ist. Er hat bereits das Gesicht eines Toten. Vincent, hallo. Gut, dass ich dich erhalte. Red weiter, Oni, halt ihn hin. Sei doch vernünftig, Vincent. Ich sag dir doch, so viel habe ich einfach nicht. Das Geschäft lässt nach. Telefonzelle Drugstore. Dann hat auch noch das Finanzamt bei mir Ecke zugeschlagen. Ecke 23. Straße und 10. Avenue. Ja, 10.000 kann ich vielleicht zusammenkriegen, Vincent. Ich müsste Wertpapiere mit Verlust verkaufen. Und jetzt übernehmen wir Harlem. Wir möchten mal mit dir reden. 33%. Protektion. Komm rüber zum Dutch. Vince Kohl, age 23, of 228 West 23rd Street, shot at 23rd and 10th. 23 die in an apartment house blast. Common law wife he slew stabbing her 23 times. Like to talk to you. Wir möchten mal mit dir reden. I'd like to talk to you a minute. Protection. Harlem is mine. Camera picks out numbers, street signs and addresses. Prices in shop windows, police and firearm badges. A skull-faced porter turns around, the number on his cap is 23. Harlem is mine. Komm rüber zum Dutchman, komm rüber zum Dutchman, komm rüber zum Dutchman, oder? Komm rüber zum Dutchman, komm rüber zum Dutchman, komm rüber zum Dutchman, oder? Come in with the Dutchman. Come in with the Dutchman. Come in with the Dutchman. Dutch Schultz indicated for income tax evasion. Halt's Maul, du Schwätzer. Ich kann dir nicht sagen, du sollst... Das ist nicht die Summe, die du im Buch stehen hast. In schwarzen Lettern am flammenden Abendhimmel. Dutch Schultz wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Ich bin noch mal in Washington gewesen, Arthur. Sie sagen immer noch nein. Richard Davis, genannt Dixie Davis, Alter 30, Rechtsberater von Dutch Schultz. Sie sagen, du musst dich stellen und dir den Prozess machen lassen. Eine Viertelmillion war mir nicht zu viel für den Mann, der mir die Sache deichselt. Ja, die Beweislage ist so, dass wir nichts dagegen machen können, Arthur. Wir müssen direkt an die öffentliche Meinung appellieren. Als erstes brauchen wir einen anderen Gerichtsort. Draußen, auf dem Land. Die Farmer zahlen genauso ungern Steuern wie du. Und einen dort ansässigen Anwalt brauchen wir auch. Aber den richtigen. Ein Verteidiger von auswärts wäre glatter Selbstmord auf dem flachen Land. Ich werde natürlich in beratender Funktion mit von der Partie sein. Als nächstes müssen wir dein öffentliches Image verbessern. Wenn der Prozess beginnt, muss jeder Dorftrottel auf der Geschworenenbank überzeugt sein, dass du genau wie er ein prima Kerl bist, der ein bisschen Ärger mit dem Finanzamt hat. Dutch Schultz vor Gericht. Dutch Schultz gegen $75.000 Kaution auf freiem Fuß. Also Arthur, was wir brauchen, ist ein Aufhänger. Etwas, das sich einprägt. Etwas, das die Leute mit deinem Namen in Verbindung bringen. Wie wäre es damit? Arthur Flegenheimer, der Mann, der seltene Bücher sammelt. Arthur Flegenheimer, der Mann, der seltene Bücher sammelt? Holt mir den Flüsterer. Der ist gerade auf Tour, Dutch. Du scheinst mich nicht verstanden zu haben. Holt mir den Flüsterer. Ich weiß, wo ich ihn finden kann. Okay, hier ist ein Text. Arthur Flegenheimer, der Mann, der seltene Bücher sammelt. Was sagt er da? Er sagt es rückwärts, Dutch. Das wirkt aufs Unterbewusstsein. Ach so, du meinst sowas wie Kauderwelsch. Ja, yeah, genau. Er kann es schnell oder langsam sagen. Oder durcheinander. Arthur Flegenheimer. Großzügig, freundlich. Arthur Flegenheimer. Großzügig, freundlich. Die Probleme des Dutchmen könnten deine oder meine sein. Die Probleme des Dutch können deine oder meine sein. Wollen Sie meine Kühe zählen, Mister? Nein, Mr. Peterson, ich will nicht Ihre Kühe zählen. Ich will Ihre Buchführung sehen. Ich führe keine Bücher, Mister. Tja, Mister, ich habe Ihnen zu sagen, dass Sie dem Staat eine Steuernachzahlung von $16,623 schulden. Experten aus Washington schreiben uns vor, was wir anbauen sollen. Experten aus Washington schreiben uns vor, was wir anbauen sollen. Es steht alles ausführlich in den Formularen. 2/3 der derzeitigen Anbaufläche. Das ist die Quote für alle Feldfrüchte, die in Abschnitt 13d aufgeführt sind. Es sei denn, sie sind nach Abschnitt C davon ausgenommen. So? Bier hat er verkauft? Na und? So, er hat Bier verkauft. Na und? Und jetzt gehen wir alle auf Tournee. Heiße ich Sie herzlich willkommen in unserer Stadtbibliothek. Diese wunderschönen Exemplare, gestiftet von Arthur Flegenheimer. Mr. Flegenheimer, was für wunderschöne Exemplare. Mr. Flegenheimer, ich möchte Ihnen im Namen der Stadt Malone unseren Dank aussprechen. Erkläre ich die Landwirtschaftsausstellung für eröffnet. Ich mische mich mit Rosencrantz und Dixie unter die Besucher. Truthähne und Schinken mit dem Etikett. Gestiftet von Arthur Flegenheimer. Ich nicke und lächle. Ich bleibe stehen, um einen Preisbullen zu kraulen. Gestiftet von Arthur Flegenheimer. Ein Pokal. Gestiftet von Arthur Flegenheimer. Ein Fass Bier. Gestiftet von Arthur Flegenheimer. Gläser werden gefüllt und ausgetrunken. Gestiftet von Arthur Flegenheimer. Gestiftet von Arthur Flegenheimer. Der Himmel sieht nach Regen aus. Ich brauche einen Drink. Verschwinden wir hier. Hotel Room Midnight. Arthur, das ist Jules Martin. Der bearbeitet für uns den 16. Bezirk. Freut mich, Martin. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Flegenheimer. Schicke Wohnung haben Sie hier. Halt's Maul, du Schwätzer. So, du Judas, du hast also gedacht, der Dutchman ist erledigt, hm? Das ist nicht die Sonne, die du im Buch stehen hast. Hast gedacht, du kannst deine schmierige Pfote in die Kasse stecken und dir 40.000 Lappen krallen, was? Glauben Sie mir doch, Dutch, wir schulden keinen Pfennig. Hör bloß auf, von wegen, wir schulden keinen Pfennig. Also hören Halt's Sie mal. Halt's Maul, du Schwätzer. Was war das denn? Dutch ist wahnsinnig. Er hat einfach abgedrückt. Wegen nichts. Mach mir einen Drink, Bo. Du musst mich dafür hassen, Dick. Kannst du sowas vor meinen Augen machen? Arthur, was hast du dir dabei gedacht? Ich bin Anwalt. Können Sie ihm nicht was geben, dass er redet, Doktor? Mit wem soll er denn reden? Der Mann ist im Delirium. Oh, und dann wirkt er mir eine rein. Komm, hör bloß auf. Von wegen, wir schulden keinen Pfennig. Also... Beherrsch dich. Von einem rotznäsigen Staatsanwalt aus New York geschasst. Kaltgestellt in Jersey. Was unternimmst du dagegen, Dick? Nichts, Arthur. Ich komm nicht an ihn ran. Niemand kann ihm was. Niemand? Und was macht die Kommission, Bo? Was hat die große Kommission vor? Das weiß ich nicht, Dutch. So, ich dachte, du hast einen direkten Draht zu ihnen. Ich weiß, dass sie darüber reden wollen. Du kannst... Kannst du das arrangieren, Bo? Kannst du es ihnen verkaufen, den erlauchten Hoheiten, den salzsäure-schmeißenden Itakern? Was bist du so verbiestert, Dutch? Selbstverständlich hast du als Betroffener das Recht, dabei zu sein. Und wer hat in der Kommission das Sagen? Die Itaker. Du kannst dich nicht gegen sie stellen, Dutch. Meinst du? Ich habe 100 Mann, die zu mir halten. Wenn ich mir nur diesen Staatsanwalt dieses... Wie war noch das Wort, Dick? Nemesis, Arthur. Nemesis. Den Nemesis vom Hals schaffen kann. Wählen Sie Sicherheit! Wählen Sie Staatsanwalt Jury! Der fällt die Treppe rauf und wird Gouverneur. Oder sogar Präsident. Staatsanwälte kommen und gehen. Warum so lange warten? Ich sag weg mit ihm. Wir können das aussitzen. Ich sag, vergiss ihn. Umlegen. Wir haben 1935, nicht 1925, Leute. Lucky Luciano, bürgerlich Salvatore Lucania, Alter 38. Vorstand des National Crime Syndicate, Fachgebiet Prostitution und Mädchenhandel. Wird Zeit, dass wir die Cowboy-Nummer einpacken. Ich weiß noch nicht. Ich sag, er muss was verpasst kriegen. Das muss ein Exempel werden. Ein Exempel für was, Mr. Flaggenheimer? Die Meinungen scheinen hier auseinanderzugehen. Louis Bekalte, genannt Lapkey Bekalte, Alter 38, Chef der Murder Incorporated, Fachgebiet Unterwanderung der Gewerkschaften. Ehe wir in die Einzelheiten gehen, sollten wir erst entscheiden, ob wir es machen oder nicht. Wir kommen doch ganz gut zurecht. Warum was riskieren? Das FBI stürzt sich auf uns. Die jagen uns aus dem Land. Man muss die Dinge im großen Rahmen sehen. Das ist schlecht fürs Geschäft. Sein Sarg würde 100 großmäulige Staatsanwälte ausspucken. Stimmen wir doch ab. Dafür oder dagegen? Es ist eine Gewohnheit von mir. Manchmal gebe ich es und manchmal nicht. Dagegen? Dagegen. Die Idee ist verlockend, aber dagegen. Die Zeiten haben sich geändert. Ich bin dagegen. Dafür. Eine aufgebrachte Öffentlichkeit, schlechte Presse, schlecht fürs Geschäft. Ich stimme dagegen. Sie mich gehört? Dagegen. Dagegen. Dagegen. Na mal langsam hier. Und das oberste Bundesgericht hört Sie es sind vielleicht. Überstimmt, Mr. Flaggenheimer. Sie sind ein hartgesottener Mensch. Mann, das ist der Gipfel. Bitte knüpft euch die Freunde des Chinesen vor und Hitlers Befehlshaber. Wie soll ich denn zu Geld kommen? Bitte stellen Sie mich sofort auf die Beine. Ich sag trotzdem, er muss erledigt werden. Und das wird er auch. Der Arzt sagt, Sie sollen stilllegen. This is a grey ghostly scene. Our car is entering Holland Tunnel late at night. There are four killers inside the car. The tunnel light rings their heads with an orange halo. Death car draws up in front of the Palace Chop House. Wir fahren durch den nächtlichen Holland Tunnel. Piggy am Steuer und der Würger Mandy Weiss auf dem Beifahrersitz. Charles Workman, genannt The Buck, Alter 27. Auftragskiller der Murder Incorporation. Fachgebiet Schutzgelderpressung. Ich sitze im Fond. Neben mir Jimmy Shrew, mittelblauer Anzug, blasses Gesicht und kalte metallisch-graue Augen. Die Lampen an der Decke des Tunnels umgeben unsere Köpfe mit einem gelb-roten Lichtschein. Hey Wong, ein Steak halb durch mit Fritten. Wir sind die Bruttoeinnahmen der letzten 7 Wochen, Dutch. 827.253. Netto 148.369. Na, wir sind immer noch im Geschäft. Ich muss mal. Bin gleich wieder da. Ich weiß nicht, wer auf mich geschossen hat. I don't know, sir. Honestly, I don't. Lassen Sie niemand in die Nähe dieses Schecks. I was in the toilet and when I reached the boy came at me. Bitte tun Sie es für mich. Lassen Sie mich aufstehen, okay? Früher haben Sie gewartet und gewartet. Ich weiß nicht mal, wer bei mir war. Ich war im Klo. Da geht der Kerl auf mich los. Komm schon, dreh die Seife auf. In the olden days. They waited and they waited. Bring showers this morning, followed by partial. Unser Wagen hält vor dem Palace Chop House. Shrew, ich und Mandy Weiss steigen aus. Shrew schaut die Straße rauf und runter. Ein paar graue, anonyme Passanten kommen vorbei. Wir gehen ohne Hast, aber auch ohne Zeit zu verlieren über die Straße zum Lokal hinüber. Meine Anzugsjacke ist offen. In meinem Gürtel stecken 2 38er Smith & Wesson. Kurz vor der Eingangstür des Lokals zieht Jimmy Shrew ein halbautomatisches Schrotgewehr mit abgesägtem Lauf unter dem Mantel hervor. Wir verschwinden im dunklen Eingang. Mandy Weiss pulls a sort of pump shotgun from under his coat. Bartender disappears behind bar. Workman jerks his thumb at the shotgun. Workman is carrying 238 Smith & Wesson. When he reaches the men's room, he slips another revolver from his hip pocket. This is a sort of Smith & Wesson 45 revolver. He opens the door. He sees someone washing his hands. He fires with the 45. The cartridge spits and the flying fragments spatter his pale face with blood. His expression does not change. Ich liege auf dem Operationstisch. Der Chirurg zieht sich die Gummihandschuhe von den Fingern. Diese Leber ist nicht mehr zu retten. Nennen Sie ihn zu. 20 Milligramm Morphiumsulfat alle 4 Stunden, solange es noch macht. Krankenschwester verabreicht mir eine Injektion. Polizist hat eine Zeitung in der Hand. Ich sehe die obere Hälfte der Titelseite mit den Schlagzeilen. War es auch noch in anderen Zeitungen? Herr Polizeipräsident, können Sie schon etwas über die Leute sagen, die Dutch Schulz zusammengeschossen haben? Ja, können wir. Einer der Täter war Albert Stern. Er wurde eindeutig identifiziert. Wegen seiner Brille und seiner harmlosen Erscheinung hat er den Spitznamen der Lehrer. Klapperschlange würde besser zu ihm passen. Er ist süchtig und erledigt für das Syndikat der großen 6 die wichtigen Fälle. Wahrscheinlich einer der gefährlichsten Killer, die heute herumlaufen. Albert Stern kommt herein. Schließt die Tür. Seine Hände zittern. Er öffnet ein mehrfach gefalztes Papierchen mit Heroin. Setz dir einen Schuss. Augentropfen auf dem Tisch. Die Wände sind bedeckt mit Zeitungsfotos von mir. Oh Mama, Mama. Tu nicht zerren, nicht reißen. Der Arzt sagt, sie sollen stilllegen. Halt's Maul, du Schwätzer. Stern setzt sich noch einen Schuss. Sein Vorrat ist fast aufgebraucht. Er steht auf. Geht langsam durch den Raum und nimmt die Zeitungsfotos von der Wand. Lass das, Arthur. Lass das sein. Ja, Mama, ja. Die Wände sind kahl. Stern, nimm den letzten Schuss. Er greift zu einem Bleistift. Darling, dies ist das Ende. Das Leben ist mir ohne dich nichts mehr wert. Einer, der dich mehr liebt als das Leben. Bitte nimm es so, wie ich es mir von dir wünsche. Denk an die Lilien. Gas on the floor. Killer Stern löscht sich selbst aus. Komm, Mama. Killer Stern löscht sich selbst aus. Das ist Francis. Meine Frau beugt sich über mein Bett. Wir sind in Pyjamas in unserem Schlafzimmer. So, meine Liebe. Dann wollen wir mal. Hol die Pappschachtel mit dem Geld aus dem Wandschrank. Verteil das ganze Geld auf dem Bett. Mach das da auf und zerreiß es, damit ich dich anfassen kann. The only thing that I want. Francis wälzt sich wie eine läufige Katze in den Geldschein. Sie stöhnt und kichert. Und dann ziemlich aus, Dutch. Wer hat auf dich geschossen? Danny, bitte hilf mir in den Wagen. Komm schon, Dutch. Wer hat auf dich geschossen? Seien Sie so freundlich und ziehen Sie mir die Schuhe aus. Beherrsch dich. Der Arzt sagt, du sollst stilllegen. Ich weiß, was ich hier mit meiner Sammlung von Papieren mache. Für Typen wie Sie oder mich ist sie keine 5 Cent wert. Aber einem Sammler bedeutet sie ein Vermögen. Sie ist unbezahlbar. He treated me wonderful. Komm bitte zu mir zurück. Henry, mir geht's gerade so schlecht. Pass auf Jimmy Valentine auf. Er ist ein alter Kumpel von mir. Du kannst ihn nicht schlagen. Ich werde die Sache mit der Anklage in Ordnung bringen. Los, öffne die Umschläge mit den Schmiergeldern. Die Schornsteinfeger sprechen zum Schwert. Französisch-kanadische Bohnensuppe. Ich möchte bezahlen. Sorg dafür, dass sie mich allein lassen. Arthur Flegenheimer. Lucky Luciano. Arthur Flegenheimer. New York City, United States of America. Arthur Flegenheimer. Mayor Lansky. New York City, United States of America. Cosa Nostra. New York City, United States of America. Genovese family. New York City, United States of America. Arthur Keyes family, New York City, United States of America. The Westies, New York City, United States of America. Babyface Nelson, Chicago, United States of America. John Dillinger, Chicago, United States of America. Al Capone, Chicago, United States of America. Demara Salvatrucci, der größten California, United States of America. Lotus Syndicate, Iran. Die Nachricht von dem Mordanschlag auf Hans macht den Schleier und Gestapo, Blackwater was found German Reich, Mr. Noriega SS, SR, German Reich, Camorra, Völkermord, Unterwanderung des Staates, Diebstahl öffentlicher Vermögenswerte, Italy, United States of America, Ndrangheta, Italy, Global, der Ort heißt Lockerbie, Cali, er liegt in Schottland, I never advised Pinochet, I never supported Vermeo, Rio de Janeiro, Brazil, comes to the Dow Jones, Gulf Antitrust, you know, they have Mexico, the oil already, they have Los the natural gas, they have Serbia's the water, Mexico, and Guatemala, conducted an operation that killed Salvador, Osama bin Laden, Chicago, Chef Hachimtachi Va, Colombia, President Sadat is hit Primero by 37 Capital, armed forces attacked the Falkland Islands yesterday, Mexico, and established Riyadh, the London Interbank Offered Rate, Prime Minister Indira Gandhi, Semyon Yudkovich Mogilev, Russia, NASA Stvar, Serbia, Obchina, Chechnya, Hamas, Palestine, Lebanon, Fatan, Israel. So, he's dead, assassinated by his own soldiers. Grab your coat and Osama bin Laden, international. Leave your worries on the United Who, Global. 14K, Global. So, so Sun sweet. Neon, Global. On the sunny side. Al Qaeda, sunny side of the street. Global. Under Al Islam, can't you hear the Global. Inagawa Kite, Global. And that happy tune is your Puro. Step. Global. Love life can be Global. So complete. Global. On the sunny side Baptistas. Of the streets. Global. I used to walk in shame. Global. With Fathers. Global. Milieu Marseillaise. Global. Convoy of Mafia. Global. Basket Syndicate. Global. Union Corps. If I never had Global. A sense, I'd be rich as Nigeria Rockefeller. Rich. Gold Global. Dust in my feet. Global. On the sunny Global. Side of the streets. Global. I used to walk in shame. With my blues on parade, but I am not afraid. This rover is crossed over. I used to walk in shade. With my blues on parade, but I am not afraid. Die letzten Worte von Dutch Schulz. Hörspiel von Wittmann Zeitlung. Nach dem gleichnamigen Roman von William S. Burroughs. Aus dem Amerikanischen von Karl Weisner. Sprecher Oliver Striezel als Dutch Schulz. Alice Dwyer als Kiki Roberts. Sowie Konstantin Bühler, Hitomi Makino, Tobias Oertel, Tristan Pitte, Hans-Jochen Wagner und Christian Wittmann. Gesang Blake Burrell und Cobra Killer. Schlagzeug Bela Braukmann. Bass und Programmierung Zeitblom. Ton Boris Wilsdorf. Regieassistenz Esther Preußler. Realisation Wittmann Zeitblom. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Nathalie Charles.